1. Ein Mann namens Ananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. 2. Sie behielten jedoch mit ihrem Wissen einen Teil des Verkaufserlöses für sich und brachten nur den Rest zu den Aposteln. 3. Petrus fragte Ananias, warum hat der Satan den Haus dazu verleitet, den Heiligen Geist zu belügen und einen Teil des Erlöses vom Grundstück für dich zu behalten? For, hattest du das Grundstück nicht behalten können, solange es dein Eigentum war, und nach dem Verkauf nicht frei über den Erlös verfügen können? Warum hast du dich zu dieser Tat entschlossen? Du hast nicht Menschen belügen, sondern Gott selbst. 5. Als Ananias dies wird hort, viel zu boden und starb sofort, woraufhin groß furcht all anwesenden ergriff. 6. Junge Männer standen auf, wickelten in ein, trugen in hinaus und begruben in. 7. Etwa drei Stunden später kam seine Frau herein, die von dem Vorfall nichts wusste. 8. Petrus fragte sie, sag mir, hat das Grundstück für diesen Betrag verkauft? Sie antwortet, ja, für genau diesen Betrag. 9. Petrus sagt zu ihr, why contet a Jukner dazu verabreden, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Sei, die Männer, die deinen Mann begraben haben, stehen bereits vor der Tür, sie werden auch dich hinausstrigen. 10. Sofort fiel sie zu seinen Füßen nieder und starb. Als die jungen Männer eintreten, fanden sie tot vor, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. 11. Daraufhin ergriff groß furcht die gesamte Gemeinde und all, die von diesen Ereignissen horten. 12. Durch die Apostelgeschahen viel Zeichen und Wunder unter dem Volk, und all Gläubigen versammelten sich regelmäßig einmütig in der Saulenhall Salomos. 13. Von den anderen wagte jedoch niemand, sich ihnen anzuschließen, die das Volk großen Respekt vor ihnen hat. 14. Denoch wuchs die Zahl der, die an den Herrn glaubten, stetigen, so dass sich immer mehr Männer und Frauen der Gemeinde anschlossen. 15. Man trug sogar die Kranken auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und Barren, in der Hoffnung, dass wenigstens der Schatten des Petrus auf einen von ihnen fallen würde, wenn vorbeiging. 16. Auch aus den umliegenden Städten Jerusalem strömten Menschen herbei, sie brachten Kranke und von unreinen Geistern geplagt Personen und all wurden geheilt. 17. Der Hohepriester und sein Anhänger, die Sadduzar, waren jedoch voller Eifersucht. 18. Die Schaub ließen sie die Apostel verhaften und ins Öffentliche Gefängnis werfen. 19. In der Nacht jedoch offniet ein Engel des Herrn die Gefängnistren, führte die Apostel hinaus und sagt, 20. Getten tretet öffentlich im Tempel auf, dem Volk die Botschaft dieses neuen Lebens vollständig zu verkünden. 21. Als die Apostel dies horten, gingen sie früh am Morgen in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester und sein Anhänger versammelten sich, riefen den Hohen Rat und all Ältesten Israels zusammen und schickten Boten zum Gefängnis, die Apostel zu holen. 22. Doch als die Diener dort ankamen, fanden sie die Apostel nicht im Gefängnis. Sie kehrten zurück und berichteten, 23. Wir haben das Gefängnis sorgfältig verschlossen vorgefunden und die Wachter und den Türen stehen sehen, doch als wir aufnieten, fanden wir niemanden darin. 24. Als der Kommandant des Tempels und die Hohen Priester dies horten, waren sie ratlos und fragten sich, was dies bedeuten konnte. 25. Die kam jemand und berichtet ihnen, seht, die Männer, die ins Gefängnis gebracht hat, stehen im Tempel und lehren das Volk. 26. Daraufhin ging der Kommandant mit seinen Leuten hin und holt die Apostel, jedoch ungewollt anzuwenden, sie fürchteten, vom Volk gesteinigt zu werden. 27. Sie brachten sie vor den Hohen Rat, und der Hohepriester befragt sie. 28. Sagt, wir haben euch doch strengstens befohlen, nicht mehr in diesem Namen zu lehren. Doch seht, hat ganz Jerusalem mit ihr erfüllt und wollt uns für den Tod Diocese Menes verantwortlich machen. 29. Petrus und die Apostel antworteten darauf, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 30. Der Gott unser Vater hat Jesus auferweckt, den er durch aufhängen an einem Kreuz hingerichtet hat. 31. In hat Gott zu seiner Rechten als Anführer und Retter erhöht, Israel Umkehr und Vergebung der Sünden zu ermöglichen. 32. Wir sind Jugend dieser Erinnerung, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. 33. Als sie dies horten, werden sie zornig und wollten die Apostel toten. 34. Doch im hohen Rat stand ein Pharisäer namens Gamaliel auf, ein angesehener Gesetzeslehrer, der vom ganzen Volk geächtet wurde, und befahl, die Apostel für einen Moment hinauszuführen. 35. Dann sprach zu ihnen, Männer Israels, überlegt Gott, was mit diesen Männern vorhabt. 36. Denn wo einiger sieht trat Judas auf, der behauptet, etwas Besonderes zu sein, im Schlossen sich etwa 400 Männern. A word getotet, und el sein Anhänger werden zerstreut und verschwanden. 37. Nachim trat Judas der Galilee waren der Volkssaaling auf und werfet das Volks am Aufstand. Och kam em, und el sein Anhänger werden zerstreut. 38. Die schall breit ich ug jetzt, last von diesen Mannen ab und gebt sie frei. Denn wenn dieses Vorhaben oder Werk von Menschen stammt, word es scheitern. 39. Ist es aber von Gott, konnte es nicht zerstören, damit er nicht am Ende als Gegner Gottes dastet. Sie folgten seinem Rat. 40. Sie riefen die Apostel herein, ließen sie ausbeichen, befahlen ihnen erneut, nicht mehr im Namen Jesu zu sprechen, und entließen sie dann. 41. Die Apostel verließen den hohen Rat voller Freude, weil sie es für ein Ehre hielten, für den Namen Jesu Schmark zu erleiden. 42. Und sie horten nicht auf, taglich im Tempel und in den Hausen zu lehren und die Gute Nachricht von Christus Jesus zu verkünden.